Am 25. und 26. Februar 1793 rebelliert ein Teil des Volkes von Paris unter Führung der sogenannten Enragés. Die Wütenden. Jacques Roux, der Rote Priester, ist die treibende Kraft. Grund des Aufstands sind die steigenden Brotpreise und die grassierende Inflation des Papiergeldes. Jacques Roux behauptet, bisher seien nur die reichen Nutznießer der Revolution. Der Aufstand wird von der Nationalgarde kurz und bündig niedergeschlagen. Am 10. März wird ein zweiter Aufstandsversuch der Enragierten unterdrückt. Noch am selben Tag setzt der Konvent auf Betreiben Dantons ein Revolutionstribunal ein. Seien wir schrecklich, damit das Volk es nicht zu sein braucht. Das revolutionäre Frankreich muss sich effektiver seiner Feinde im Inneren des Landes erwehren, um Krieg gegen die Feinde von draußen führen zu können. Das Revolutionstribunal ist zuständig nur für der Konterrevolution Angeklagte. Die royalistischen Verschwörer, die politischen Verräter, antirepublikanische Priester, Wucherer, Aristokratenpack, die allzu Laxen und die allzu Radikalen. Anklage erhoben wird auf Weisung des Konvents. Die Verfahren haben zügig geführt zu werden. Eine Berufung gegen die Entscheidungen gibt es nicht. Der öffentliche Ankläger ist Fouquier Tinville, verwandt mit Camille Desmoulins, der ihm durch Danton zu seinem ersten Posten verholfen hat. An diesem Sonntag, den 10. März, als in Paris das Revolutionstribunal eingesetzt wurde, setzen auch die royalistischen Aufständischen der Vendée in Machecoul nach einem am frühen Morgen begonnenen Massaker der rebellischen Bauern an Bürgern der Stadt ein Schnellgericht ein. In 6 Wochen werden 550 republikanische Patrioten hingerichtet. 1. April. Der Konvent hebt die Immunität seiner Mitglieder auf. Den Antrag stellt die als Gironde bezeichnete sogenannte gemäßigte Partei, die auch den Krieg für Frankreich gewollt hat. 5. April. General Dumouriez läuft zu den Österreichern über. Marat zum Präsidenten der Jakobiner gewählt. 6. April 1793. Der Nationalkonvent dekretiert, Artikel 1, durch namentliche Berufung wird ein aus 9 Mitgliedern des Nationalkonvents bestehender Wohlfahrtsausschuss gebildet. Comité de Salut Public, Ausschuss für öffentliches Wohl, das Staatswohl. Der Ausschuss arbeitet geheim, hat nahezu unbeschränkte Vollmachten, ist allein dem Konvent Rechenschaft schuldig und jeweils nur für die Dauer eines Monats eingesetzt. Erster Vorsitzender wird Danton. Das Revolutionstribunal beginnt seine Sitzungen. In den Sektionen der Kommune von Paris haben die Sans-Culottes das Wort. Antwort auf die unverschämte Frage, was ist denn eigentlich ein Sans-Culotte? Ein Sans-Culotte, ihr Herren Schufte, das ist einer, der immer zu Fuß geht, der keine Millionen besitzt, wie ihr sie alle gern haben wollt, keine Schlösser, keine Lakaien zu seiner Bedienung und der mit seiner Frau und seinen Kindern, wenn er welche hat, ganz schlicht im 4. oder 5. Stock wohnt. Er ist nützlich, denn er versteht, ein Feld zu bestellen, zu schmieden, zu sägen, zu feilen, ein Dach zu decken, Schuhe zu machen und bis zum letzten Tropfen sein Blut für das Wohl der Republik zu vergießen. Außerdem, ein Sans-Culotte hat immer seinen Säbel scharf, um allen Feinden der Revolution die Ohren zu schlitzen. Manchmal spaziert er ruhig mit seiner Pike daher, aber beim ersten Trommelschlag sieht man ihn nach der Vendée aufbrechen, zur Alpenarmee oder zur Nordarmee. Brüder und Freunde, wollt ihr eure Revolution retten? Zertretet die Schlange Brissot, die Viper Juardet, das Reptil Vergniaud, den Schuft Barbarou, den süßen Pétion, den Hund und Heuchler Roland und all die anderen Schurken der Clique Jansonet, Fonfrède, Rabot, Buzot, etc., etc., etc., etc., etc., et ça ira. Der Kampf gegen die Girondisten im Konvent ist in vollem Gang. Marat und Danton rufen zur Erhebung auf. Der Konvent wird umzingelt, führende Girondisten verhaftet. 25. Juni. Jacques Roux verliest im Konvent das sogenannte Manifest der Enragés. Abgeordnete, immer wieder habt ihr uns versprochen, den Blutsaugern des Volkes das Handwerk zu legen. Nun erklären wir euch, ihr habt für das Glück des Volkes nicht genug getan. Jacques Roux wird ausgezischt. Robespierre wendet sich bei den Jakobinern gegen die Enragés. Marat greift Jacques Roux und die Enragés an. Es ist Krieg unter den Bürgern der Republik. Bürgerkrieg. Nicht nur die Vendée. In der Normandie, Girondisten, in Toulon, Avignon, Marseille, Bordeaux, Lyon, Royalisten und Bürgertum. Die Hydra des Föderalismus gegen die eine und unteilbare Republik. Gegen die Diktatur von Paris, sagt die andere Seite.